Thema: Die äußere Erscheinung. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Bilder präsentieren die Problematik um das äußere Erscheinungsbild des Individuums. Das Mädchen links trägt eine Schuluniform und ist offensichtlich nicht glücklich darüber. Sie wird eine Schülerin sein, entweder in einer renommierten Privatschule in England oder einem katholischen Gymnasium, wo den Kindern vorgeschrieben wird, wie sie sich zu kleiden haben. Und sie müssen widerstandslos die Schulordnung einhalten. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie unter ihrer Uniform ein Tattoo oder ein Piercing versteckt hat. Wie ich sehe, scheint sie sich in diesen Klamotten nicht wohl zu fühlen. Doch der Schule und ihren Eltern zuliebe ist sie bereit, gewissen gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen, was ihr Outfit betrifft. Auf mich macht sie allerdings einen langweiligen Eindruck. Ihre rosa Mappe ist das Einzige, was ihr Aussehen etwas sympathischer macht. Sie erinnert mich an meine Mutter auf einem Familienfoto, als sie noch zur Grundschule ging. Dasselbe Kleid, derselbe unzufriedene Gesichtsausdruck. Meine Eltern erzählten, damals hatten sie sowas auch in Ungarn. Alle mussten denselben langweiligen blauen Schulkittel tragen. Das kennen wir heute nicht mehr. Um Himmels Willen. Ich würde sowas nie anziehen. Der Sport ist vielleicht eine einzige Ausnahme. Da tragen die verschiedenen Klassen andersfarbige Sporttrikots, Jungs und Mädchen gleichermaßen. Das finde ich okay. Ich finde es toll, dass Schulen heute das Phänomen Mode etwas lockerer angehen. Gut, es mag schon gewisse Regeln geben, was Kleidung betrifft, aber Schülern ist gestattet, etwas Mode ins Schulleben hineinzuschmuggeln. Und das tun sie liebend gerne, auch Lehrer, wie ich sehe. Sie denken sicherlich, wenn sie gut aussehen, elegant und so, dann machen sie einen besseren Eindruck auf die Klasse, denn so wirken sie kompetenter. Mit dieser Auffassung bin ich ganz und gar einverstanden. Nichts würde den Unterricht langweiliger machen als ein altmodisch oder schlampig gekleideter Lehrer, der uns stinklangweilige Sachen erzählt. Das andere Mädchen sieht etwas krass und rebellisch aus. Sie scheint ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, um dadurch ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Sie ist auffallend geschminkt, trägt Körperschmuck bzw. Tattoos und hat ihre Haare blau gefärbt. Geht sie so gestylt in die Schule, lenkt sie die Aufmerksamkeit der anderen sofort auf sich. Mit diesem Outfit wird sie wohl genau das bezwecken wollen. Es ist eine andere Frage, welche Reaktion sie durch diesen Stil bei ihren Mitschülern oder Lehrern auslöst. Gut möglich, dass sie nach Hause geschickt wird, um sich was Anständigeres anzuziehen. Aber es kann auch sein, dass sie für ihr Aussehen in einer liberalen Schule keine bösen Blicke erntet, weil dort all das ganz alltäglich ist und niemanden stört. Ich weiß nicht, ich persönlich würde mich so nicht im Gymnasium blicken lassen. Dazu ist meine Schule auch zu konservativ. Tattoos und Piercing zeugen bloß von der Extravaganz der Person, so sehe ich das. Leute, die durch solche Accessoires auffallen wollen, sind Exzentriker. Naja, über den Geschmack lässt sich ja nicht streiten.